Apostelgeschichte, Kapitel 11. Es kam aber vor die Apostel und Brüder, die in dem jüdischen Lande waren, dass auch die Heiden hätten Gottes Wort angenommen. Und da Petrus hinaufkam gen Jerusalem, zankten mit ihm, die aus der Beschneidung waren, und sprachen, »Du bist eingegangen zu den Männern, die Vorhaut haben, und hast mit ihnen gegessen.« Petrus aber hub an und erzählete es ihnen nacheinander her und sprach, »Ich war in der Stadt Joppe im Gebet, und war entzückt und sah ein Gesicht, nämlich ein Gefäß herniederfahren wie ein groß Leinentuch mit vier Zipfeln und niedergelassen vom Himmel, und kam bis zu mir. Darein sah ich und ward gewahr und sah vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und Gewürm und Vögel des Himmels. Ich hörete aber eine Stimme, die sprach zu mir, »Stehe auf, Petrus, schlachte und iss.« Ich aber sprach, »O nein, Herr, denn es ist nie kein Gemeines noch Unreines in meinen Mund gegangen.« Aber die Stimme antwortete mir zum andern Mal vom Himmel, »Was Gott gereiniget hat, das mache du nicht gemein.« Das geschah aber dreimal, und ward alles wieder hinauf gen Himmel gezogen. Und siehe, von Stund an stunden drei Männer vor dem Hause, darinnen ich war, gesandt von Caesarea zu mir. Der Geist aber sprach zu mir, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir diese sechs Brüder, und wir gingen in des Mannes Haus. Und er verkündigte uns, wie er gesehen hätte einen Engel in seinem Hause stehen, der zu ihm gesprochen hätte, »Sende Männer gen Joppe und lass fordern den Simon mit dem Zunamen Petrus. Der wird dir Worte sagen, dadurch du selig werdest und dein ganzes Haus.« Indem aber ich anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am ersten Anfang. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, »Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. So nun Gott ihnen gleiche Gaben gegeben hat, wie auch uns, die da glauben an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich könnte Gott wehren?« Da sie das hörten, schwiegen sie stille und lobeten Gott und sprachen, »So hat Gott auch den Heiden Buße gegeben zum Leben.« Die aber zerstreuet waren in der Trübsal, so sich über Stephanus erhub, gingen umher bis gen Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten das Wort zu niemand, denn allein zu den Juden. Es waren aber etliche unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene, die kamen gen Antiochien und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesu. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl ward gläubig und bekehrete sich zu dem Herrn. Es kam aber diese Rede von ihnen vor die Ohren der Gemeinde zu Jerusalem. Und sie sandten Barnabas, dass er hinginge bis gen Antiochien. Welcher, da er hinkommen war und sah die Gnade Gottes, ward er froh und ermahnete sie alle, dass sie mit festem Herzen an dem Herrn bleiben wollten. Denn er war ein frommer Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es ward ein groß Volk dem Herrn zugetan. Barnabas aber zog aus gen Tarsus, Saulus wieder zu suchen. Und da er ihn fand, führete er ihn gen Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehreten viel Volks. Daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Und in denselbigen Tagen kamen Propheten von Jerusalem gen Antiochien. Und einer unter ihnen mit Namen Agabus stund auf und deutete durch den Geist eine große Teuerung, die da kommen sollte über den ganzen Kreis der Erde, welche geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeglicher, nachdem er vermochte, zu senden eine Handreichung den Brüdern, die in Judäa wohneten, wie sie denn auch taten und schickten's zu den Ältesten durch die Hand Barnabas und Saulus.